In dem nun folgenden Hörspiel erzählt er von der alten Witwe Cybulski, die davon träumt, noch einmal einen Mann zu finden. Weißt du, wo ich jetzt bin, Willi? Ich bin auf dem Hauptbahnhof, in der großen Halle. Und dort drüben ist ein Zeitungsstand mit vielen Zeitungen in allen möglichen Sprachen, die kein vernünftiger Mensch versteht. Und die beiden Männer da vor dem Stand, ich meine den Zeitungsstand, das ist der Zimmervermieter und sein Untermieter, der Türke. Die reden und reden und der Türke nickt, ein bisschen verlegen. Der glatzköpfige Zimmervermieter, der grinst und guckt auf meine Beine. Und das sind Beine, Willi, ganz gewöhnliche Beine. Obwohl ich heute hohe Absätze trage, um den Anlass zu feiern. Welchen Anlass? Heute ist mein Geburtstag. Und außerdem will ich mich verloben. So ist das, Willi. Sie wollen also heiraten? Ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Übermorgen werde ich 70. Ein schönes Alter. Das kann man wohl sagen. Die Einsamkeit. Ich glaube, ja. Ich nehme an, dass Sie schon mal verheiratet waren, Frau Cybulski. Ja, sogar zweimal. Verstehe. Einmal mit dem Willi. Und einmal mit dem Hans. Hans war Ihr erster Mann? Nein, das war mein zweiter. Dann war Willi logischerweise der erste. So ist es. Wo ist der Hans? Der hat sich aufgehängt. Wann? 1945. Warum? Weil er ein Nazi war. Und der Willi? Der ist auch tot. Aufgehängt? Nein. Also eines normalen Todes gestorben? Auch nicht. Wie denn? In Stalingrad gefallen. Wann? 1943. Dürfte es und wie der Hauptbahnhof aussieht, willst du sicher wissen. Du kennst ihn nicht mehr, weil sie ihn damals zerbombt haben. Ist aber wieder neu aufgebaut. Sieht ein bisschen wie Istanbul aus. Oder so, wie ich mir Istanbul vorstelle. Man hört hier fast nur Türkisch. Und dort drüben, neben dem Zeitungsstand, da ist eine Bar und etwas weiter die Auskunft und die Gepäckaufbewahrung und die Toiletten. Ja, Willi. Und drüben sind die vielen Gleise mit Zügen, die täglich nach Istanbul fahren. Auch zwei Imbissstuben sind da, mit vielen Stehtischen und vielen Gastarbeitern und wenigen Touristen. und alle gucken auf meine Beine. Hast du meine Beine noch gern, Willi? Sie waren Verkäuferin? Ja. Wenigstens steht das in meinen Akten. Wenn's da drin steht, dann hat das auch seine Richtigkeit. Da kann man ja nicht gerade annehmen, dass Sie vermögend sind, oder? Bin ich auch nicht. Haben Sie wenigstens ein Haus? Nein. Es muss ja kein großes sein. Hab ich nicht. Sie könnten es ja geerbt haben. Von wem denn? Auch keine Eigentumswohnung? Auch nicht. Landbesitz? Nichts dergleichen. Wertpapier? Keine. Ein Sparkonto? Nur das bei der Post. Ist wenigstens was drauf? Nicht viel. Wovon leben Sie? Von einer kleinen Rente. Genügt das zum Leben? Zum Leben genügt. Aber für was für ein Leben? Trotz Erdbeertorte und Schlagsahne? Woher wissen Sie das? Es steht in meinen Akten. Hab ich das angegeben? Ja. Ich lese es Ihnen vor. Gertrud Cibulski, Frau in den besten Jahren, 1,62 Meter, 87 Kilo, blond, ehemalige Verkäuferin in der Lebensmittelabteilung eines Kaufhauses, stillt ihre geheimen Liebeswünsche seit Jahren notgedrungen, nach eigenen Angaben, mit Erdbeertorte und Schlagsahne. Stimmt. Essen Sie die zu Hause? Nein, das wäre zu einsam. Ich esse sie nachmittags im Café Meier. Jeden Nachmittag? Seitdem ich im Ruhestand bin, jeden Nachmittag. Allein? Meistens allein. Aber manchmal mit meinen beiden Freundinnen. Zwei Damen in ähnlicher Lage. Wer sind die? Kriegerwitwen. Verzehren die auch Erdbeertorte? Nein. Was denn? Kirschtorte. Mit Schlagsahne? Selbstverständlich. Du würdest tot aus Stalingrad zurückkommen, wenn du das wüsstest. Dieser Glatzkopf, der Heiratsvermittler, zuckt hin und her auf seinem Stuhl. Mensch, Willi, warum musstest du ausgerechnet in Stalingrad fallen? Und so verdammt jung. Und warum musste ich später den Hans heiraten? Nur um dich zu vergessen. Aber ich hab dich nicht vergessen. Ich habe da einige ältere Herren auf meiner Liste. Aber die wollen alle jüngere Damen, das heißt etwas jüngere. Kann ich verstehen. Was wollen Sie für einen? Einen im Alter von Willi. Ihr erster Mann? Ja. Warum nicht im Alter von Hans? Weil ich in der letzten Zeit immer an Willi denke. Der in Stalingrad gefallen ist. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie einen Mann, der so alt ist, wie Willi heute wäre. Habe ich recht? Sie haben nicht recht. Ich möchte einen Mann wie Willi. Und Willi ist jung. Denn er ist ja nie alt geworden. Wie alt war Willi, als er gefallen ist? Er war 30. Sie wollen also einen Mann von 30? Ja. Ich glaube kaum, dass ich einen Mann von 30 finden könnte, der bereit wäre, eine Frau von 70 zu heiraten, die weder Vermögen noch sonst irgendetwas zu bieten hat. Ich habe eine Menge zu bieten. Zum Beispiel? Ich kann kochen. Ich kann backen und stricken. Das genügt nicht. Ich kann auch zärtlich sein. Viel zärtlicher als die jungen Dinger von heute. Das glaube ich gerne. Ja, also. Das genügt nicht. Ich habe noch schöne Brüste. Das kann sein. Gar nicht verschrumpelt. Ich bitte Sie, Frau Simons. Ich habe zwar seit 1945 keinen Mann mehr gehabt. Nicht mal zum Vergnügen. Und alles ist ein bisschen eingerostet, aber ich brauche kein Sandpapier, um den Rost zu entfernen. Glauben Sie es mir? Wer redet denn von Sandpapier? Im Märchen ist's ja auch so. Da verschwinden die Dornen, wenn ihre Zeit um ist. Hören Sie, Frau Cybulski, es gibt keinen deutschen Mann von 30, der Sie nehmen würde. Dann habe ich also keine Chance. Doch, Sie könnten einen Gastarbeiter heiraten. Wie meinen Sie das? Ich meine es so, wie ich sage. Einen Kanaken? Oh, das ist ein hässliches Wort. Einen Gastarbeiter also? Was ist ein Gastarbeiter? Ein Gast, der eingeladen wurde, damit man ihn ausbeutet und den man wieder loswerden will, sobald man ihn nicht mehr braucht. Ist das so? Ja. Dann sind nicht alle richtige Gastarbeiter. Warum? Weil sie nicht alle eingeladen wurden. Darüber müsste man nachdenken. Mein Willi ist in Stalingrad gefallen. Deshalb bin ich allein. Und deshalb sitze ich hier. Ich habe zwar noch mal geheiratet, und zwar den Hans, aber der war ein Nazi. Obwohl mein Willi auch ein Nazi war. Aber der war ganz anders. Der Willi hat niemand was zuleide getan. Er hatte keinen Dreck am Stecken, so wie der Hans. Der hätte sich auch nicht aufgehängt. Hören Sie, Frau Cybulski, ich habe eben mit dem Zimmervermieter telefoniert. Welcher Zimmervermieter? Der Zimmervermieter des netten Gastarbeiters, den ich für Sie ausgesucht habe. Warum haben Sie nicht mit ihm selber gesprochen? Mit dem Gastarbeiter? Ja. Ja, weil er kein Deutsch kann. Kann der Zimmervermieter Deutsch? Der ist ein Deutscher. Und wie redet er mit seinem Mieter? Er redet Türkisch mit ihm. Kann er Türkisch? Er hat es von ihm gelernt. Ein Türke, also? Ein Türke. Einer, der heiraten will? Ja. Einer, der keine Frauen kriegt? So ist es. Hat er eine Arbeit? Er arbeitet schwarz. Woher wissen Sie das? Ja, vom Zimmervermieter. Ist er legal bei uns in Deutschland? Nein, er ist illegal hier. Man hat ihn schon zweimal abgeschoben und er kam immer wieder zurück. War er im Gefängnis? Auch schon. Ist er ein Krimineller? Nein. Wieso nicht? Die anderen sind die Kriminellen. Welche anderen? Die für das Elend verantwortlich sind. Wer hat das gesagt? Der Zimmervermieter. Und mein Türke möchte gerne heiraten? Ja. Auch eine Frau von 70? Dem ist das egal. Der möchte nämlich gerne hier bleiben. Ah, so ist das. Ja. Er wird Sie übermorgen am Bahnhof treffen. Haben Sie das mit dem Zimmervermieter vereinbart? Ja. Am Bahnhof? Am Hauptbahnhof. Warum gerade am Hauptbahnhof? Dort sind die Gastarbeiter fast zu Hause. Dort? Ja, sie blicken den abfahrenden Zügen nach. Warum? Weil die ihre Sehnsucht mitnehmen. Die Sehnsucht? Ja. Dann sollten Sie lieber nach Hause fahren. Ja, das können Sie nicht. Warum? Weil man dort zu Hause ist, wo man sein Brot verdient. Hier sind Sie aber nicht zu Hause. Das stimmt auch. Warum kann man nicht dort zu Hause sein, wo es kein Brot gibt? Das weiß nur der liebe Gott. Der das Brot verteilt? Ja. Wo soll ich meinen Türken treffen? Am Zeitungsstand. Auf dem Bahnhof? Auf dem Hauptbahnhof. Übermorgen? Übermorgen. Um wie viel Uhr? Um 18 Uhr. Und wie soll ich meinen Türken erkennen? Er wird Sie erkennen. Haben Sie ihm erzählt, wie ich aussehe? Ich hab's dem Zimmervermieter erzählt. Und der hat's dem Türken auf Türkisch beschrieben? Genau. Ein Rendezvous auf dem Hauptbahnhof. Ein Rendezvous zu dritt. Willi. Und ich mit meinem blond gefärbten Haar. Du solltest mich sehen. Mit meinem neuen Kleid und meinen hohen Schuhen. Er hat sie gleich erkannt. Ich habe ihm erklärt, wie sie aussehen. Und da zeigte er vorhin auf sie und sagte auf Türkisch, das ist sie. Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mitgekommen sind. Denn mit Ihnen kann ich wenigstens reden. Mit dem können Sie nicht reden. Der kann nur Türkisch. Das weiß ich. Bis vor einiger Zeit konnte er nur ein einziges Wort Deutsch. Aufenthaltserlaubnis. Das ist aber ein schwieriges Wort. Eigentlich ja. Hat er inzwischen noch etwas hinzugelernt? Nur ein paar Worte. Dann kann er also etwas Deutsch. Es ist kaum der Rede wert. Was für Wörter kennt er denn? Zum Beispiel Polizei. Noch was? Ja. Er kennt auch die Wörter Frau, Zimmer, Papiere, Geld, Hauptbahnhof. Bier, Bratwurst, nix Deutsch und das Wort warum. Ist das alles? Das ist alles. Als ob die deutsche Sprache keine anderen Wörter kennt. Was haben wir für eine arme Sprache, Willi? Würdest dich wundern. Der Zimmervermieter sieht fast wie der Heiratsvermittler aus. Blanker Schädel. Und das komische Grinsen um den breiten Mund. Will er vielleicht was von mir? Naja, wahrscheinlich nicht. Er wird seine Gründe haben. Sicher zahlt der Türke die doppelte Miete, weil er ihn nicht angemeldet hat. Und damit er die Schnauze hält. Und verdammt nochmal, der Türke sieht gar nicht so übel aus. Er ist höchstens 30. Ein bisschen klein allerdings. Ein bisschen zu dunkel für eine deutsche Frau. Wegen der Nachbarn. Aber zum Teufel mit den Nachbarn, die reden sowieso. Und einen Anzug trägt er, der viel zu groß ist. Und auch zu bunt. Aber was soll's? Ein freundliches Gesicht hatte. Ein gutmütiges. Ich könnte ja Türkisch lernen. Oder ich bringe ihm noch ein paar mehr deutsche Wörter bei. Mein Untermieter möchte wissen, ob Sie heute mit ihm tanzen gehen. Tanzen? Ja. Lieber nicht. Warum? Weil heute mein Geburtstag ist. Dann gratuliere ich Ihnen recht herzlich. Ich danke Ihnen. Wie alt sind Sie denn geworden? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Werden Sie es meinem Untermieter sagen? selbstverständlich. Aber er wird sie nicht verstehen. Das macht nichts. Warum wollen Sie nicht mit ihm tanzen gehen, wenn heute Ihr Geburtstag ist? Weil ich für heute andere Pläne habe. Sie wollen mit ihm ins Kino gehen? Auch nicht. In ein feines Restaurant? Ich mache mir nichts aus feinen Restaurants. Wollen Sie bloß mit ihm spazieren gehen? Nein. Wir werden zu mir nach Hause gehen. Sie haben's aber eilig. Sie irren sich. Was wollen Sie denn bei sich zu Hause? Den Geburtstagskuchen anschneiden. Haben Sie den selbst gebacken? Ja. Was ist das für ein Kuchen? Es ist eigentlich eine Torte. Also eine Torte. Ja. Dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Warten Sie! Ich weiß ja gar nicht mal, wie er heißt. Wer? Der Untermieter. Ich weiß es auch nicht. Wie heißt du eigentlich? Hauptbahnhof. So kannst du nicht heißen. Aufenthaltserlaubnis. So auch nicht. Polizei. Papier. Frau. Zimmer. Geld. Bier. Bratwurst. Nichts Deutsch. Warum? Du heißt Cibulski. Wenigstens heißt du heute so. Ich bin zwar keine emanzipierte Frau, wie das heutzutage heißt, aber du kannst trotzdem meinen Namen haben. Hauptbahnhof. Cibulski. Hör zu. Wir gehen jetzt zu mir nach Hause. Ist gar nicht weit. Hinter dem Adolf-Hitler-Platz, der heute anders heißt. Zimmer? Jawohl. Frau? Ja. Warum? Damit wir meine Geburtstagstorte anschneiden. Zimmer. Ja. Das Zimmer ist gemütlich. Ich habe noch eins. Aber das ist nur zum Schlafen. Später vielleicht. Aber zuerst müssen wir die Torte anschneiden. Frau. Später. Zuerst die Torte. Es ist nämlich eine Geburtstagstorte. Heute bin ich 70. Für 70 Kerzen hat die Torte nicht gereicht. Deshalb habe ich nur 7 Kerzen in die Torte gesteckt. 7, verstehst du? Die 0 müssen wir uns denken. Hauptbahnhof. Nix Hauptbahnhof. Davon hast du genug gehabt. Was ist das für ein Leben? Jeden Tag am Hauptbahnhof. An den Stehtischen. Mit dem Bierkrug und den Gastarbeitern. Und den Gestank. Ihr guckt euch dort die Augen aus nach den Weibern, die sich dort rumtreiben. Es ist doch nichts für euch. Hauptbahnhof. Ach, nix Hauptbahnhof. Wohnung. Verstehst du? Das hier ist eine Wohnung. Und zwar eine anständige. Der Willi hat schon hier gewohnt. Später der Hans. 2 Zimmer. Es genügt, wenn man keine Kinder hat. Es sind ja große Zimmer. Hast du die Küche gesehen? Das ist eine Wohnküche. Auch gemütlich. Sogar eine Waschmaschine habe ich. Und einen Kühlschrank. Ob ich eine Geschirrspülmaschine habe? Möchtest du das gerne wissen? Was? Nein, die habe ich nicht. Das ist dummes Zeug. Wozu hat man 2 Hände? Ich habe immer gearbeitet. Es wäre ja noch schöner, wenn ich mein bisschen Geschirr in der Geschirrspülmaschine waschen müsste. Wir werden erst mal was essen. Verstehst du? Belegte Brötchen. Ich habe Mettwurst, Bierwurst, Schinken, Harzer Käse und Quark, auch deutsche Markenbutter und Erdbeermarmelade. Dann mache ich einen Kaffee und wir schneiden die Torte an. Warum? Weil wir um diese Zeit was essen müssen. Hauptbahnhof. Nix Hauptbahnhof, auch nix Imbissstube, hier essen. Verstehst du? Und keine Faxen machen. Das ist gar nicht nötig. Und hinsetzen. Verstehst mich schon? In den großen Lehnstuhl. Dort hat auch immer der Willi gesessen. Und später der Hans. Wir können dann den großen Lehnstuhl an den Esstisch rücken. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich brauch den Lehnstuhl nicht. Der war immer nur für die Männer bestimmt. Na, hoffentlich schmeckt's. Warum? Weil ich annehme, dass du Hunger hast. Oder hat dir die Aussicht auf eine tolle Liebesnacht den Appetit verschlagen? Warum? Warum? Woher soll ich das wissen? Ich nehme an, weil du schon lange keine Frau gehabt hast. Aber rühr mich jetzt nicht an. Ich bin noch nicht so weit. Bei mir dauert das eine Weile. Zimmer. Immer mit der Ruhe. Füll dir erst mal den Magen. Sind alles gute Sachen, auch die Mettwurst ist frisch. Die war nur angeschnitten. Polizei. Unsinn. Von hier holt dich keiner raus. Ich werde dich auch nicht anzeigen, ich meine wegen Vergewaltigung oder sowas. Schließlich sind wir ja fast verlobt. Und der Zimmervermieter war Zeuge, dass wir uns freiwillig getroffen haben. Auch der Heiratsvermittler. Die haben beide blanke Schädel. Aber deshalb sind sie nicht weniger glaubwürdig. Ich habe auch schon lange keinen Mann gehabt. Seit 1945 nämlich. Das letzte Mal, das war im Mai, Willi. Jawohl. Und zwar am 1. Mai. War damals kein Feiertag. Wenigstens nicht im Jahre 1945. Wir hatten damals ganz andere Sorgen. Auch der Hans. Der war ein Nazi, verstehst du? Und die Amis standen schon fast vor der Haustür. Am nächsten Tag hat er sich aufgehängt. Hier im Wohnzimmer. Direkt über dem großen Esstisch. An der Wohnzimmerlampe. Hat sich auf den Esstisch gestellt, den Strick um den Hals, Knoten um die Lampe, einfach so. Dann den Tisch umgestoßen. So war's. Ich hab's nicht gesehen, ich hab ihn nur gefunden. Das heißt, ich hab ihn zuallererst entdeckt. Sah ihn baumeln. nämlich unter der Wohnzimmerlampe. Angeguckt hat er mich, der Hans, mit seinen kleinen, toten, wässrigen Augen. Die Augen schienen zu sagen, jetzt ist alles vorbei, das Leben eines Deutschen ist nicht mehr lebenswert, jetzt kommen die Amis und dann die Gastarbeiter, aber warten mal, liebe Gerda, zuerst kommt der Hunger und die Entnazifizierung und dann die Währungsreform. Dann geht's wieder aufwärts. Aber ohne mich, Gerda, ich will nicht mehr. Ja, es wird wieder aufwärts gehen. Und dann gibt's wieder Schwarzwälder Kirschtorte und Erdbeertorte. Und die Deutschen werden fetter werden und nicht mehr arbeiten wollen. Und dann kommen die Gastarbeiter, um die schwere Arbeit zu machen. Und du wirst einsam werden, Gerda. Und du wirst alt werden und immer fetter. Von der vielen Erdbeertorte. Erdbeertorte mit Schlagsahne. Hör zu, Cibulski. Mir tut's gar nicht leid um den Hans. Er hat schließlich den jüdischen Flickschneider angezeigt, der nebenan gewohnt hat. Und er hat sich gleich aus dem Fenster gestürzt, als sie ihn abholen wollten. Die Tür haben sie aufgebrochen. Und da lag noch sein schwarzer Hut auf dem Fensterbrett. Sie haben ihm den Hut nachgeschmissen, obwohl er ihn gar nicht mehr brauchte, ja. So war's. Ich denke heute meist an Willi. War ein lieber, sanfter Mensch. Ich weiß gar nicht, warum sie so einen nach Stalingrad geschickt haben. Wie Willi gestorben ist. Na, ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht erfroren. Dann eingeschneit. Ich weiß es nicht. Es heißt, dass die Erfrorenen zu Brettern werden. Man kann sie leicht tragen. Manche sehen wirklich wie Holz aus, eingeschneites Holz. Direkt zum Verwechseln. Man kann sie zersägen und verheizen. Alles schon vorgekommen. Es kann aber auch sein, dass Willi nur verwundet wurde. Und weil es damals keine Ärzte gab, wenigstens nicht für jeden, da ist er vielleicht irgendwo ganz still und leise gestorben. So wie er selber war. Oder er ist von einer dieser Katjuscha-Granaten getroffen worden. Ein Volltreffer vielleicht. Und wenn das so ist, dann gab es damals 1000 Willis. Ich meine 1000 Stücke von ihm oder mehr. Von meinem Willi, meine ich. Eines Tages, so sage ich mir, da wird der liebe Gott alle Stückchen von ihm wieder zusammensetzen. Und wenn das so ist, dann kommt er vielleicht wieder. So jung, wie er war. Jung geblieben vom ewigen Eis. Und dann wird er zurückmarschieren. Aus Stalingrad. Und er wird sagen, hier bin ich, dein Willi. Und ich nehm's dir nicht übel, dass du damals den Hans geheiratet hast. Und jetzt diesen verdammten Türken. Denn du konntest nicht ewig warten. Und genau hast du es eben nicht gewusst. Ich meine, dass ich eines Tages zurückmarschieren würde aus Stalingrad. Und verdammt nochmal, ich hab nichts gegen den Türken. Irgendwie werden wir das mit ihm schon drechseln oder regeln. Der wird es kapieren. Wir schicken ihn dann einfach wieder zurück nach Istanbul oder Anatolien. Irgendwohin. Hör mir zu, Cibulski. Du sollst nicht schlafen. Wir haben nicht mal die Geburtstagstorte angeschnitten. Am besten, wir schneiden sie an, wenn du wieder aufwachst. Ich werde mich so lange etwas hinlegen. Was treiben Sie da am Hauptbahnhof? Ich suche etwas. Was suchen Sie denn? Ein Zuhause. Wo ist das? Ich weiß es nicht. Ist es dort, wo ich mein Brot verdiene? Nein. Ist es dort, wo meine Sprache gesprochen wird und wo meine Mutter ein Wägelein sang? Dort war es einmal. Und es könnte wieder dort sein. Ich kann aber nicht zurück. Dorthin? Dorthin. Dann muss es woanders sein. Wo denn? Ich weiß es nicht. Ist es dort, wo ein junges Mädchen wartet? Auf dich? Natürlich auf mich. Dort könnte es sein. Ist es dort, wo man mich achtet? Möglich. Wo ist dieses Land? Ich weiß es nicht. Cybulski! Cybulski! Witwe Cybulskis Traum von Edgar Hilsenrath. Mit Inge Birkmann, Michael Habeck, Gernot Duda, Ermann Okay. Bearbeitung Karl Karst, Regie Ernst Wendt, Produktion Bayerischer Rundfunk 1985.